Hallihallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, die Woche 17, 2011. Ach, auf Wolke 7 schweben, das ist schön, das macht Spaß. Aber die Cloud, ja, sie hat auch ein paar echte Nachteile. Die Amazon Cloud ist nämlich tatsächlich abgestürzt. Naja, kann man so vielleicht nicht sagen. Naja, aber auf jeden Fall hier am schönen Osterwochenende erstmal euch nochmal ein herzliches Willkommen. Und ja, wenn ihr jetzt hier über die Feiertage dann eure Musik über die Cloud abhören wollt und ihr zufällig Amazon habt, dann wird es wieder funktionieren. Also kein Thema, aber sie ist für eine nicht ganz unwichtige Zeit ausgefallen. Nämlich ging es am Donnerstagmorgen los. Ja, und um 4 Uhr abends war der Dienst dann wieder hergestellt. Es gibt natürlich zu denken, ich habe ja schon letztes Mal über diese Cloud-Produkte erzählt und die haben natürlich einen riesen Vorteil, die sind von überall her aus erreichbar, das heißt von jedem Gerät aus kann man darauf zugreifen und von überall her, wo man eben einen Zugang hat. Und das ist aber eben noch ein Problem, sobald eben dieser Cloud-Server, also dort, wo die Daten eben liegen, wenn der nicht erreichbar ist, dann kommt man an diese Daten nicht ran, ohne dass man eben ein Backup gemacht hat. Ja, und deswegen also sollte man das auf jeden Fall machen, dass man die Daten, die man in der Cloud hat, auf jeden Fall auch nochmal lokal hat, dass wenn eben sowas passiert, ja, dass dann eben auch die Daten notfalls zumindest vor einer Festplatte oder ähnliches dann eben gelesen werden kann. Ja, somit kommt man dann wenigstens noch notmäßig an die Daten ran. Ja, das hat Amazon natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen, soll man sagen, Reputation eingebüßt, ja, weil eben die Leute gedacht haben, ja, das ist alles hundertprozentig immer verfügbar und so weiter. Ich meine, immer verfügbar gibt's nicht. Ja, es gibt ja auch Probleme, die nicht bei Amazon selbst liegen, sondern eben auch bei den Anwendern. Beispielsweise die Internetverbindung streikt momentan. Also bei mehreren Internetprovidern hat man ja schon durchaus als mal für zwischen 5 Minuten und 2-3 Stunden keine Internetverbindung. Ja. Letzteres kommt zwar selten vor, erstes ziemlich häufig sogar. Und dann, wenn man dann wichtig und schnell an Daten ran muss, dann ist das natürlich manchmal auch sogar nachteilig dann. Ja. Das heißt, das muss einem klar sein, die Cloud muss erreichbar sein, man braucht Internetzugang, die Cloud muss auch von dem Anbieter her aus erreichbar sein und das kann eben dann passieren, dass es nicht der Fall ist. Also Backups machen Leute daheim. Ja. Dennoch erwarten jetzt Experten keine allzu großen Auswirkungen auf dieses auf diesen Amazon Cloud Service, weil eben das noch mal relativ glimpflich abging. Es ging ja recht schnell wieder diese Wiederherstellung. Allerdings muss Amazon natürlich gucken, dass das jetzt nicht häufiger passiert. Warum das allerdings passiert ist, da wird dran gerätselt. Ja? Und man weiß es nicht genau. Es hat wohl auch oder hat insgesamt mit diesem mit diesem Amazon Web Services an sich zu tun. Also nicht nur jetzt dieser Cloud Storage ist davon betroffen. Zum Beispiel die Reddit, diese Seite ähnlich wie Dick, konnte eben nicht schreibend auf Daten zugreifen, sondern nur lesen. Und das war also auch ein Zeichen dafür, dass eben nicht nur mit der Cloud Datenbank Probleme gab, sondern eben grundsätzlich mit dem Amazon Web Service Dienst. Also gut, da muss man das natürlich im Auge behalten. Und sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Bei Amazon hat sich auch etwas weiterentwickelt und da kann man jetzt auch auf Wolke 7 schweben, ja, und träumen sich ergeben, denn endlich hat der Kindle von Amazon auch einen deutschen Buchladen. Auch das, ne? Als ob die hier, ne, den Podcast hören, was die garantiert nicht tun. Aber letzte Woche noch gesagt, ja, wegen dem Kindle, dass es eben da noch kein richtig deutscher Dienst dafür gibt und deswegen sich Kindle in Deutschland auch alles andere als durchgesetzt hat, also nur praktisch nicht vorhanden ist. Und jetzt ist tatsächlich ein deutscher Store bei Amazon gestartet. Ja, oh, wenn ich heute ein bisschen gähne, dann tut es mir leid, ich bin nur ein bisschen müde. Und da kann man jetzt also tatsächlich nicht nur englischsprachige Bücher wohlgemerkt bestellen, ja, und eben ganz normal bei Amazon Deutschland abrechnen. Das ging ja bisher nur über Amazon USA, auch wenn der Kindle angeboten wurde für Deutschland, musste man also in dem Shop war man immer noch in dem Shop der USA. Das ändert sich jetzt, also das hat sich jetzt geändert und ja, sondern man kriegt auch jetzt eine Auswahl an deutschen Büchern. Wie groß die, Entschuldigung, einzelne Auswahl ist, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Es sieht aber schon mal für dieser kurzfristige Start doch schon recht gut aus. Die Preise sind natürlich, weil ja das in Deutschland mit der Buchpreisbindung da jegliche Konkurrenz und jeglicher Preiskampf unterbunden wird, sind die Preise natürlich genau gleich wie zum Beispiel bei den E-Books von Thalia.de oder eben anderen. Ja, tja, so ist es halt. Einheitspreis bei uns. Sehr schön. Das bringt natürlich Kindle schon gewissermaßen wieder ins Gespräch in Deutschland. Ja, bisher, wie gesagt, war es ja eigentlich vollkommen uninteressant für Leute, die kein Interesse hatten, eben englischsprachige Bücher zu lesen. Und das ist immer noch, ist mal ganz ehrlich, die absolute größte Zahl der Leser in Deutschland. Ja. Und jetzt wird da auch was angeboten. Der Reader selbst, der Kindle selbst, ist ja sehr, sehr gut. Nachteile sind eben, dass er den Amazon eigenen DRM-Kopierschutz verwendet und somit eben nur auf dem Kindle laufbar ist, erhältlich ist. Nein, dass die Bücher eben nur Entschuldigung, auf dem Amazon Kindle eben lesbar sind und für Android und iPhone gibt es das dann zwar Kindle Apps und auch für den Computer, aber es muss eben alles von Amazon sein. Während man bei dem EPUB-DRM, das eigentlich das mit Abstand das verbreitetste in Deutschland ist, Schutzsystem für E-Books, dieses EPUB-DRM, das funktioniert auf einer Riesenanzahl von E-Readern, E-Book-Readern und auch Handys, Programme und so weiter und so weiter. Also gut, das bleibt nach wie vor natürlich, ja, dieser Nachteil, den kriegt man nicht weg. Aber zumindest mal hat eben Amazon mit einem sehr, sehr guten Reader im Angebot und jetzt eben auch deutsche Bücher. Und vielleicht kommt da Amazon im E-Book-Markt wieder zurück in Deutschland. Genau. Also ich glaube, ich bin ein bisschen laut heute. Samsung, die kommen zwar nicht zurück, aber die schlagen zurück. Ja, denn was ist passiert? Also, muss ich mal ein bisschen ausholen. Ist ja viel passiert. Nicht, dass das was Neues wäre, aber Apple hat mal wieder jemand verklagt. Vorzugsweise natürlich Leute, oder Firmen, die Android benutzen. Und diesmal hat es Samsung erwischt. Also, Apple hat Samsung verklagt, weil diese Telefone, diese Android-Handys von Samsung eben, oh Mensch, ich könnte ja am laufenden Band gähnen. Also, dass die eben ziemlich identisch aussehen würden mit dem iPhone. Also, erstmal müssen wir mal sehen, ob das überhaupt relevant ist, ja, ob das von einem Gericht überhaupt als relevant eingestuft wird. Weil wenn das tatsächlich als relevant eingestuft wird, dann haben wir echt ein Problem, weil das ist dann schon richtig trivial. Dann hat man ein Handy, das ja, das hat ein bestimmter Formfaktor und jetzt müssen dann alle anderen Handys andere Formfaktoren haben. Jemand hat scherzhaft geschrieben, in Kommentaren, ich glaube, Heise war es. Ja, okay, dann gibt es also ein Handy mit abgerundeten Ecken und ein Handy mit spitzen Ecken, ja. Und dann haben sich beide geschützt und alle anderen können keine Handys mehr produzieren. Also im Prinzip ist das natürlich überzogen, aber es zeigt auf, wo dann die Probleme liegen. Denn wie soll man denn ein Handy anders denn machen, ja, wenn man ein LCD-Display hat, auf dem man was tippt, ja, dann muss das ja schon in etwa ein identischer Formfaktor haben. Ich kann das Ding ja nicht dreieckig machen, nur weil vielleicht das iPhone dann eben anders aussieht, ja. Das ist ja. Also die Experten sind da ziemlich skeptisch, ziehen da auch die Augenbraue hoch und fragen sich auch oft, was Apple damit eigentlich bezweckt. Ganz klar, das ist wieder ein neuer Angriff in diesem Fear, Uncertainty und Doubt. Ja, also das ist diese Angst sehen, ja, der Zweifel. Ja. Also es ist schon ziemlich mies, was Apple da abzieht. Und das sieht auch Samsung so. Die schlagen nämlich knallhart zurück und verklagen ihrerseits jetzt Apple wegen dem iPhone, weil nämlich etliche Patente angeblich von Samsung verletzt wurden durch das iPhone. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Samsung ist da in einer besseren Position, ganz einfach, weil die so viel länger schon Handys produzieren und da ist ja Apple geradezu ein Frischling dagegen, ja. Und da werden sicherlich viele, viele, viele Patente noch in Diskussion kommen oder könnten in Diskussion kommen. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon alle Patente, die eventuell betroffen sind, gemacht haben, also ja, wie sagt man, moniert haben. Ich glaube es nicht. Normalerweise ist das so üblich, man macht zuerst eine Klage, dann wartet man auf die Gegenklage, dann setzt man nochmal nach. Also Apple wird wahrscheinlich auch nochmal nachsetzen und Samsung will dann natürlich auch nochmal nachsetzen und wiederum dann für immer mehr Patente verklagen. Samsung ist übrigens der größte Zulieferer von Apple. Die machen die CPUs vom iPhone und von dem iPad. Und gut, ich meine, jetzt könnte man verwegen sein und könnte sagen, ja gut, wenn Samsung Apple den Hahn zudreht, dann wird es für Apple extrem schwer werden, innerhalb von so kurzer Zeit Geräte auf den Markt zu bringen mit neuen Prozessoren. Da könnte es ganz schnell zu längerer Zeit Verkaufsausfälle des iPhone, des iPad kommen. Auf der anderen Seite ist das absolut unwahrscheinlich, weil wir wissen ja, ne, Geld regiert die Welt und es geht ums Geschäft. Und bevor Samsung jetzt Apple keine Chips mehr liefert, ja, da wird dann wahrscheinlich eher noch, ja, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt vergleichen soll, aber es ist äußerst unwahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall, für Samsung ist Apple natürlich einer der größten Kunden und damit halt auch eine lukrative Geldquelle. Und deswegen wird die Halbleitersparte von Samsung sicherlich nicht wegen der Mobilfunksparte ihr Geschäft aufs Spiel setzen. Ist ja auch so ein bisschen abgetrennt. Ja. Also, es geht mal wieder drüber und drunter. Oder drunter und drüber. Oh Mann, was ist denn heute los? Wolke 7. ja. Was ist also dann zu erwarten? Tja. Beide Firmen machen jetzt hier die Anstalten oder den Einschein, als ob sie das bis zum Ende ausfechten wollen. Aber wir wissen ja, irgendwann gibt es dann Vergleich, dann wird irgendwas gezahlt. Ja, und dann ist die Sache wieder an den Teppich gekehrt. Ziel, wie gesagt, meiner Meinung nach, hier einfach nur den Zweifel und Unbehagen zu sehen gegenüber Android von Apple und, boah, soll ich sagen, schäbisch, sowas macht man nicht. Ja, ganz einfach. Was man auch nicht macht, ist so rangehen wie Twitter an die Sache mit den Third-Party-Clients, weil das ist wirklich schon. richtig hinterhältig und gemein. Die Third-Party-Clients waren ja hauptsächlich das, was Twitter groß gemacht hat. Ja, die Third-Party-Clients, was ist das? Also das heißt Programme, mit denen man Twitter benutzen kann auf den Mobilfunktelefonen und auch auf den Desktop-Geräten. Ja. Wer also eine vernünftige Oberfläche haben will, der benutzt natürlich oder benutzt zumindest nicht Twitter.com, sondern eben einer der Clients. Mittlerweile ist die Oberfläche bei Twitter.com ganz gut. Twitter hat seine eigenen Clients für viele Mobilfunktelefone und die wollen, so die eigene Aussage, eine einheitliche Benutzerführung haben. Und TweetDeck ist einer der beliebtesten Twitter-Clients, übrigens nicht nur Twitter-Clients, sondern eben auch für Google Buzz, Facebook, ja, und so weiter. Da kann man damit benutzen und das ist schon eine schöne Sache. Ich benutze TweetDeck regelmäßig und bin ziemlich zufrieden damit. Ja, und jetzt will eben Twitter TweetDeck schlucken. So. Das ist, finde ich, ziemlich bedenklich. Erstmal, weil ich glaube kaum, dass die dann die Unterstützung für andere Social Networks beziehungsweise Messaging-Dienste aufrechterhalten. Und ja, zusätzlich eben ist ja, sieht das so aus, als ob dieser Konkurrent hier einfach gekauft werden sollte. Und wer weiß, ob da vielleicht, ob da TweetDeck überhaupt dann bestehen bleibt, weil es ist ja erklärtes Ziel, dass eben die Benutzerfläche vereinheitlicht wird. TweetDeck passt da überhaupt nicht rein. Also TweetDeck ist dermaßen unterschiedlich von der Benutzeroberfläche zum Beispiel zu diesem offiziellen Twitter-Client. Da wüsste ich nicht, wie die das in einen Hut kriegen wollen. Also meiner Meinung nach wird hier TweetDeck gekauft und dann eingestellt. Und das wäre wirklich sehr, sehr, sehr schade. Und ja. Das wäre ein richtiger herber Verlust für die Twitter-Freunde, wenn TweetDeck tatsächlich dann verschwinden würde. Also wir müssen auch hier abwarten, was da passiert. Und Twitter hat ja jetzt in den letzten Wochen massiv gegen solche Twitter-Clients von anderen quergeschossen. Ja, schade, schade. Also Twitter, ne? Das ist nicht schön. Schön ist was anderes, nämlich das neue Design für das Blogger-Dashboard. Ich habe es leider nur in Bilder gesehen. Ich habe gehofft, dass ich vor der Sendung hier noch freigeschalten werde für das Dashboard beziehungsweise dieses Draft-Dashboard, weil das ist vorerst nur mal in dem Draft Dashboard zu sehen von Blogger, also draft.blogger.com. Ja, und das Design ist also vollständig überarbeitet worden. Es sieht jetzt so aus, wie man es von einer fortschrittlichen, modernen Blogging-Plattform erwartet. Ja, sehr, sehr schön aufmacht. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das dann tatsächlich live nutzen kann. Um es nochmal hier zu sagen, damit es keine Missverständnisse gibt, es geht nicht um die Designs des Blogs. Ja? Also das, was die Leute sehen, wenn die das Blog besuchen. Das meine ich nicht. Also es ist nicht einfach nur ein neues Design. Das wäre ja jetzt nicht unbedingt so der super neue Hammer. Weil da hat Blogger schon seit einiger Zeit exzellente Möglichkeiten mit diesen Themes. Ja, die sind sehr, sehr einfach zu verändern. Die sind auch sehr, sehr schön, manche. Und ja, das wäre jetzt also nicht das Problem, sondern das ist die Oberfläche, die der Blogger sieht, wenn er zum Beispiel einen Artikel schreiben will auf der Oberfläche oder eben das Blog verwaltet. Und da ist auf jeden Fall ist da einiges zu machen. Ich hoffe, dass auch der Editor etwas stabiler läuft, weil da habe ich dann auch ein paar Probleme damit. Sogar unter Chrome. Ja. Also nicht ganz so ohne. Ja. Datenschutz. Ja, Datenschutz. Dann kann man richtig machen, man kann falsch machen. Ja. Falsch ist das so, für was unsere Regierung gerade versucht. Ja. Und richtig ist das, was Festplattenhersteller momentan macht. Ich schau mal genau, ist glaube ich ein sehr bekannter. Es ist Toshiba, genau. Toshiba bietet eine 2,5 Zoll Festplatte mit einer Hardware-Datenverschlüsselung an. So weit, so gut, das gibt es, ja, schon längere Zeit. Aber das hat eine automatische Löschfunktion, ein Wipe. Ja. Und das bedeutet, die Daten werden per AES 256 Bit, naja, okay, gut. Könnte man vielleicht auch ein bisschen noch verbessern, aber ist jetzt erstmal sicher für die nächsten 2, 3 Jahre auf jeden Fall. Soll also geschrieben werden ohne Datenverlust, ohne Geschwindigkeitsverlust. So. Und wenn jetzt ja, jemand probiert, das Laufwerk zum Beispiel herauszunehmen aus dem Computer, dann wird es durch einen Steuerbefehl, eben die Versorgungsspannung abgeschaltet und das Laufwerk eben dann in einen Sicherheitsmodus geschaltet. Und wenn der dann an einen neuen, an einen anderen Computer angeschlossen wird, an einen fremden Rechner also, was ja normalerweise dann auch der Fall ist, wenn wenn die Platte entwendet wurde und wegen Missbrauch und so, ja. Und wenn das passiert, dann löscht sich die Festplatte selbst. Und das ist mal eine, ich finde es eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ja, das ist eigentlich das, was die Leute schon seit vielen Jahren wollten eigentlich. Nämlich, wenn die Festplatte entwendet wird, ja, dass dann eben es keine Möglichkeit besteht, an die Daten ranzukommen. Natürlich, okay, sie ist verschlüsselt, kann man sagen, und man kann es ja auch nicht entschlüsseln, aber man kann es vielleicht irgendwann entschlüsseln. 256 Bit beispielsweise AES ist momentan nicht zu entschlüsseln, so einfach, ja, also das geht nicht. Aber wir wissen, in 5 Jahren haben wir ganz andere, neue Computertechnologien, viel, viel schneller, und dann könnte es schon in den Bereich reinkommen, wo dann eben ein AES 256 Bit durchaus zügig zu knacken ist. Ja, also ist zwar auch dann nicht ganz so einfach, also kann nicht jedermann, aber trotzdem. Und hier ist es halt eben auch so, für zum Beispiel für Staaten mit einem, ja, mit einer zweifelhaften Regierung, ja, also so gut wie jeder Staat momentan, dort ist es dann eben so, wenn die Festplatte beschlagnahmt wird, ja, und wird analysiert, dann wird es halt auch eine Löschung der Festplatte geben. Und so kommt eben niemand an die Daten ran. Für viele Leute in einigen Ländern wäre das sogar lebenswichtig, dass die da nicht rankommen. Toshiba bietet also dieses Laufwerk an. Es gibt 640 Gigabyte Speicherkapazität, also von 160 bis 640 Gigabyte Speicherkapazität. Und ja, das wäre durchaus eine interessante Geschichte. Leider sind hier keine Preise genannt, aber ja, es wird sicherlich doch ein bisschen teurer sein als eine normale Festplatte. Der Bereich ist ja, dürfte ja klar sein. Ja, dann, wie macht man Daten, also das Datenschutz richtig, ja, wie macht man Datenschutz falsch? Das macht man, indem man Rettungsdienste behindert bei der Ortung zum Beispiel von Verletzten, von Hilfesuchenden, von Bedürftigen. Denn hier sagt die Björn-Steiger-Stiftung, durch das neue Telekommunikationsgesetz wird es quasi unmöglich gemacht, für Rettungsdienste einen Anruf zurückzuverfolgen, obwohl das mit modernen Handys ziemlich genau geht, weil das eben gesetzlich nicht mehr legal ist in dem Sinne. Und man könnte nur noch die Funkzellenortung nehmen dafür, was aber vollkommen uninteressant ist, denn in ländlichen Gebieten kann so eine Funkzelle bis zu 12 Kilometer groß sein. Also so wäre überhaupt gar nicht dran zu denken, dass man da jemand zeitnah finden kann. Ja. Und was soll man da sagen? Ne? Also wenn die Paranoia jetzt schon die Rettung von Verletzten behindert, dann muss man schon sagen, ob oder da muss man sich schon fragen, ob das noch vertretbar ist, was unsere Politiker da abziehen, wenn sie die Bevölkerung damit in Gefahr bringen. Und vielleicht kann da ja irgendwie sowas wie ein Organspendeausweis gemacht werden für Ortung, ja. Ich möchte geortet werden, mein Leben ist mir lieber als mein Paranoia. Und ich meine, es gibt bestimmt Leute, die haben durchaus Gründe, dass sie 100% sicher sein können, dass sie nicht geortet werden. Aber gerade in dem Falle, wenn man also irgendwo anruft und dann sollten die GPS-Daten, wenn die verfügbar sind, auch von der Notrufortung dann auch ausgelesen werden können, um dann eben tatsächlich zu helfen. Und übrigens auch, ja, um Missbrauch aufzudecken. Also wenn da einer meint, da müsste 20 Mal am Tag die Notrufzentrale anrufen und sich einen Spaß draus machen, dann sollte man den allerdings auch finden. Ne? Ganz klar. Ja, also auch hier wieder ein fantastisches Beispiel von irren Gesetzgebungen und verrückten Entscheidungen unwissender. Ja. Gut, unwissend würde ich die Leute bei Sony jetzt nicht unbedingt bezeichnen als unwissend, aber die haben massive Probleme mit ihrem PlayStation Network. Die sind nämlich seit Tagen, ich weiß nicht, ob es heute wieder geht, ich kann es ja nicht nachkontrollieren, weil meine PS3 ja kaputt ist. Ja, genau, hin. Das PlayStation Network wurde durch Hacker angegriffen und ist seit Freitag eben unten, und Sony hatte auch Stellung dazu genommen und hat gesagt, dass sie fieberhaft arbeiten, das Netzwerk wieder in Betrieb zu setzen, müssten allerdings, bevor sie das tun, auch schauen, dass es nicht gleich wieder passiert. Angeblich wären keine Daten betroffen, allerdings, und das räumt das Sony an, kann das nicht 100% sicher gesagt werden. Offenbar war da nicht nur eine DDoS-Attacke im Gange, sondern eben auch andere Sachen. Und ja, die Hackergruppe Anonymous oder Anonymous wehrt sich gegen Beschuldigungen, sie hätten das gemacht. Sie haben überhaupt kein Interesse mehr daran, so die Aussage. Und das ist auch plausibel, weil dieser Hacker, der GeoHot, ja, der hat sich ja geeinigt, mehr oder minder mit Sony. Ja, und somit ist sein Fall vom Tisch. Bei dem Fall hat Anonymous mal aufgerufen dazu, eben die Netzwerke zu attackieren. Allerdings hat er sich ja dann geeinigt, und da wurde auch nie was groß bekannt, dass da von der Seite Anonymous irgendwas gemacht wurde. Und offenbar ist das jetzt auch hier da nicht der Fall. Natürlich Anonymous immer sehr darauf bedacht, auch wenn sie was machen, dass sie das auch publik machen, ist ja auch die Masche, das Zugpferd, ja, dass das auch in die Presse reinkommt, weil nur so kann ja tatsächlich was gemacht werden. Wenn die sagen, sie waren das nicht, dann würde ich mal einfach den glauben, weil sie keinen Grund haben, jetzt das abzustreiten, wenn sie es trotzdem waren. Also überhaupt keinen Grund dazu, weil das ist ja, was soll man da machen? Ne? Ja, und jetzt ist das PlayStation Network aber eben hart unter Beschuss. Und alle Beteiligten sind natürlich sauer. Die Spieler kriegen diese super Fehlermeldung hier laut der Nachrichtenseite NTV, die 80710A06, und damit können die sich dann eben nicht mehr verbinden mit dem Online-Dienst. Und das ist super ärgerlich, denn einige Spiele funktionieren ja sogar nur, wenn vorher online eine Verbindung besteht. Sind zum Glück nicht alle, aber einige eben gehen nur, wenn eine Internetverbindung besteht. Auch wenn die Internetverbindung zum Spielen zum Beispiel gar nicht gebraucht würde. Aber da wird was abgefangen. Da muss man sich eben in das PlayStation Network einloggen. Und das geht nicht. Oh, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Also wer immer das auch gemacht hat, da hat er den Nerv von Sony getroffen offenbar. Und dass das schon seit Freitag geht, das ist also ziemlich heftig. Und das ist doch schon ein immenser Schaden, der da entstehen kann. Also ich habe das gelesen, da war ich wirklich sehr, sehr verwundert, dass das... Ja, scheint nicht einfach gewesen zu sein, aber dass es dann eben doch so möglich ist, ein Netzwerk so groß wie das PlayStation Network für Tage lang in die Knie zu zwingen, wow. Puh. Na gut, schauen wir mal, ne? Ja, und Leute, das war's wieder für heute am schönen Ostersonntag. Ja, Wetter immer doch toll, also rausgehen, ja, auf Wolke 7 schweben. Ja, und sich nicht zu sehr auf die Cloud verlassen, zumindest nicht auf die Cloud am Computer. Clouds in der Natur sind ja nicht immer so schön, wenn sie so dick sind. Okay, also Leute, dann habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.